Kapitel 1 Nomen Plural Übung 1 Im Supermarkt Ergänzen Sie den Plural mündlich oder schriftlich. Beispiel A Das Brot Die Brote A Das Brot Das Brot Die Brote B. Die Banane. Die Banane. Die Bananen. C. Der Saft. Der Saft. Die Säfte. D. Das Getränk. Das Getränk. Die Getränke. E. Die Kiwi. Die Kiwi. Die Kiwis. F. Das Ei. Das Ei. Die Eier. G. Das Würstchen. Das Würstchen. Die Würstchen. H. Das Buch. Das Buch. Die Bücher. I. Die Kasse. Die Kasse. Die Kassen. J. Die Verkäuferin. Die Verkäuferin. Die Verkäuferinnen.